Weitere Briefe Waltons. An Mrs. Saville, England. An Bord, 26. August. Nun hast du die sonderbare und schreckenerregende Geschichte Frankensteins gelesen. Margaret, gefriert dir das Blut nicht vor Entsetzen in den Adern? Zuweilen konnte er in einem Anfall heftigster Pein gar nicht in seiner Erzählung fortfahren. Dann wieder vermochte er nur mit gebrochener, doch eindringlicher Stimme weiterzureden. Bald leuchtete Entrüstung aus seinem edlen und schönen Auge. Bald trübte es sich vor Kummer und blickte zu Boden. Bald war es wie verlöscht in Schmerz und Qual. Manchmal hatte er Miene und Ton in der Gewalt und erzählte die schrecklichsten Ereignisse mit ganz ruhiger Stimme, jede Spur von Erregung unterdrückend. Doch plötzlich konnte sein Antlitz sich im Ausdruck wilder Wut verzerren. Dann stieß er laute Verwünschungen gegen seinen Verfolger aus. Seine Erzählung wirkte zusammenhängend und wurde mit dem Ausdruck schlichter Wahrheit vorgebracht. Doch muss ich dir gestehen, dass die Briefe von Felix und von Safi, die er mir zeigte, sowie das Auftauchen des Unholds, das wir vom Schiffe aus sahen, mich mehr von der Wahrheit seiner Geschichte überzeugten als seine Versicherungen, bei allem Ernst und aller Logik. Es hat wirklich solch einen Unhold gegeben. Ich zweifle keineswegs daran und kann mich doch nicht vor Überraschung und Staunen wehren. Manchmal habe ich es versucht, aus Frankenstein Einzelheiten herauszulocken über den Werdegang seiner Arbeiten und mit welchen Mitteln es ihm gelang, seiner Kreatur das Leben einzuhauchen. Aber in diesem Punkte war er völlig unzugänglich. »Bist du von Sinnen, mein Freund?« sagte er. »Weißt du, wohin dich deine unvernünftige Neugier führen kann? Möchtest auch du dir selbst und der Welt einen dämonischen Feind schaffen? Worauf zielen deine Fragen? Gib Frieden. Höre meine Leiden, und du wirst nicht mehr danach trachten, die deinen zu vergrößern.« Frankenstein entdeckte, dass ich mir Notizen über seine Geschichte machte. Er bat mich, sie zu zeigen, und dann hat er sie selbst an vielen Stellen verbessert und ergänzt. Besonders seine Unterredungen mit dem Feind unterstrich er lebhafter. »Da du schon meine Erzählungen bewahrt hast, möchte ich nicht, dass sie der Nachwelt verstümmelt erhalten wird«, sagte er. So verging eine Woche, während der ich der sonderbarsten Geschichte, die je erdacht werden konnte, lauschte. All meine Gedanken und Gefühle wendeten sich meinem Gast zu, der mich durch seine Erzählung und seine vornehme, gütige Art so sehr fesselte. Gerne hätte ich ihm Worte des Trostes und der Zuversicht zugesprochen, aber kann ich jemandem, der so unendlich elend, so jeder Hoffnung bar ist, zum Leben raten? Oh nein! Das einzige Glück, das ihm nun beschieden ist, wird sein, wenn sein zerrissenes Herz Ruhe und ewigen Schlaf findet. Doch genießt er eine aus Einsamkeit und Fieberwahn geborene Befriedigung. Er glaubt, dass wenn er in seinen Träumen mit den Lieben spricht und in seinem Elend getröstet, in seiner Rache angespornt wird, dies nicht Schöpfungen seiner Einbildung sind, sondern die Lieben ihn wirklich aus den Regionen einer fernen Welt besuchen. Dieser Glaube verleiht seinen Träumen eine Erhabenheit, die sie fast ebenso fesselnd und eindrucksvoll wie die Wahrheit selber macht. Unsere Gespräche beschränken sich nicht auf seine Geschichte und seine Leiden. Auf jedem Gebiet allgemeiner Literatur entfaltet er ausgedehntes Wissen und eine schnelle, durchdringende Auffassungsgabe. Er ist von mitreißender Beredsamkeit, und wenn er ein tragisches Geschehen berichtet oder an Mitleid oder Liebe appelliert, kommen mir immer die Tränen. Welch herrlicher Mensch muss er in den Tagen seiner Kraft gewesen sein, wenn er noch im Zusammenbruch so edel und göttlich ist. Er scheint sich seines eigenen Wertes und der Größe seines Falles bewusst. »Als ich jünger war«, sagte er, »hatte ich das Gefühl, zu etwas Großem bestimmt zu sein. Ich vermochte es tief zu empfinden und besaß eine kühle Urteilskraft, die mich zu großartigen Leistungen zu befähigen schien. Dieses Bewusstsein von dem eigenen Wert hat mich aufrecht erhalten, wo es andere bedrückt hätte. denn ich hielt es für ein Verbrechen, jene Talente, die für meine Mitmenschen vielleicht noch nützlich sein konnten, meinem eigenen Schmerz aufzuopfern. Wenn ich an mein Werk dachte, das nichts weniger ist als die Schöpfung eines fühlenden, denkenden Wesens, konnte ich mich nicht mit der großen Herde gewöhnlicher Erfinder gleichsetzen. Aber dies Gefühl, das mich zu Beginn meiner Laufbahn erhob, drückt mich jetzt nur noch tiefer in den Staub nieder. All meine Absichten und Hoffnungen sind in nichts verflogen, und wie der Erzengel, der nach der Allmacht strebte, bin ich nun in einer ewigen Hölle gefesselt. Mit einer lebhaften Einbildungskraft verband ich Schärfe der Analyse. Die Begegnung dieser Eigenschaften gebar die Idee, ich schuf einen Menschen. Selbst jetzt kann ich mich nicht ohne tiefes Empfinden an meine Träume, als die Arbeit noch nicht vollendet war, erinnern. Ich ging in Gedanken auf himmlischen Gefilden, bald über meine Fähigkeiten und Macht frohlockend, bald brennend vor Stolz über ihr Ergebnis. Von Kindheit an hatte ich himmelsstürmende Hoffnungen und einen hohen Ehrgeiz. Wie tief bin ich nun gesunken? O mein Freund, hättest du mich gekannt, wie ich einst war, du würdest mich in dieser meiner Erniedrigung nicht wiedererkennen. Selten war ich niedergeschlagen. Ein hohes Schicksal schien mich voranzutreiben, bis ich fiel, um nie, nie wieder mich zu erheben. Musste ich diesen bewundernswerten Menschen wieder verlieren? Ich habe mich so nach einem Freunde gesehnt, habe jemanden gesucht, der mit mir fühlen und mich lieben konnte. Und siehe, in dieser verlassenen See habe ich ihn gefunden. Aber ich fürchte, ich fand ihn nur, um seinen Wert zu erkennen und ihn wieder zu verlieren. Ich möchte ihn wieder mit dem Leben versöhnen, aber er weist den Gedanken von sich. Ich danke dir, Walton, sagte er, für alles, was du so liebevoll für einen elenden Unglücklichen tust. Aber wenn du von neuen Bindungen und Gefühlen sprichst, glaubst du wirklich, dass sie jene, die von mir gingen, ersetzen können? Kann mir irgendein Mann das sein, was mir Clerval war, irgendeine Frau eine andere als Elisabeth? Selbst wo unsere früheren Neigungen nicht durch wertvollere Erfahrungen ersetzt werden, haben die Gefährten unserer Jugend immer eine Gewalt über unser Gemüt, die kaum je ein späterer Freund erlangen kann. Sie kennen unsere kindlichen Veranlagungen, die, auch wenn sie sich später verändern, niemals ausgelöscht werden. Sie können unsere Handlungen sicherer beurteilen, weil sie wissen, wie edel unser Streben ist. Eine Schwester oder ein Bruder können den anderen nicht eines Betruges oder einer Falschheit verdächtigen, wo ein Freund bei aller starken Zuneigung sich doch eines Misstrauens nicht erwehren kann. Aber unsere Freundschaft ward nicht aus Gewohnheit oder gesellschaftlicher Verbindung geboren, sondern um ihres eigenen Wertes willen. Wo ich auch immer sein mag, werden mir die tröstliche Stimme Elisabeths und die Gespräche Clervals in den Ohren klingen. Sie sind tot, und es gibt nur ein Gefühl, das mich in meiner Vereinsamung am Leben festhalten lässt. Wenn ich irgendeine für meine Mitmenschen von höchstem Nutzen edle Aufgabe zu lösen hätte, könnte ich zu ihrer Erfüllung weiterleben. Das Schicksal hat es nicht so gewollt. Ich muss das Wesen, das ich ins Leben rief, verfolgen und zerstören. Dann erst ist mein Los auf Erden erfüllt und ich kann sterben.